Einem Geschehnisse aus der Wünansrader Zeit, der schon oben erwähnten Heiligtumsfahrt nach Aachen, muss ich wegen seiner asketisch-religiösen Seite noch einige Worte widmen. Eine für mich schreckliche Nacht ging dem Tage voraus, an dem die Heiligtumsfahrt gemacht wurde. Körperlich und seelisch war ich dem Zusammenbruche nahe. Flehentlich bat ich den Jesuiten Nix, mich zu Hause zu lassen. Nein, gewiss nicht. Die Heiligtümer werden ihnen helfen. Stundenlang kniete, stand und saß ich mit den übrigen Scholastikern im Sonnenbrande zwischen Tausenden von Pilgern und starrte mit ihnen betend und singend hinauf zur Galerie des Aachener Münsters, von wo aus die Heiligtümer der Reihe nach gezeigt wurden. Die Windeln Christi, das Hemd Mariens und so weiter. Wahrhaft, aus der Tiefe habe ich in der Angst und Not meiner Seele emporgerufen zum Herrn und zu seinen Heiligen. Tränen bittersten Elends habe ich im Angesicht der Heiligtümer vergossen. Ich tor. Meine Heilmittel waren nicht die Fabelfetzen, genannt Aachener Heiligtümer. Mein Heilmittel wäre gewesen der Willensentschluss, das Joch von mir zu werfen, das ererbter und angezüchteter Aberglaube mir aufgelegt hatte. Aber wie konnte ich damals solchen Willensentschluss fassen, da der Verstand noch in Banden lag? Der Jesuit Nix lobte mich nach der Rückkehr, die Wallfahrt werde Gottes Segen in reichstem Maße auf mich herabziehen. In diesem Buche treibe ich keine religiöse Polemik. Eben deshalb aber schiebe ich ein Wort ein über die Unreligion des Wallfahrts- und Reliquienwesens. Mit Geißeln und Skorpionen müsste aus jeder sich christlich nennenden Gemeinschaft solcher Unfug und Schwindel herausgepeitscht werden. Was Rom in dieser Hinsicht seine Gläubigen lehrt, ist um nichts besser, als was die Lamaisten zu ihren Dalai Lama und Tashi Lama treibt. Loreto, Rom, Trier, Aachen, Lourdes und so weiter mit ihren Heiligtümern und wundertätigen Bildern stehen auf gleicher Stufe menschlicher Verirrung und religiöser Degradation wie Lhasa, Tashilompo und Buddha-Tempel hinter Indiens. Christus sprach einst das Wort: Es kommt die Zeit, dass die wahrhaften Anbeter den Vater anbeten werden im Geiste und in der Wahrheit. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn anbeten im Geiste und in der Wahrheit. Wann mag diese vor 2000 Jahren verkündete Zeit wohl kommen? Unmittelbar bevor ich mit den übrigen Scholastikern meines Jahrgangs Wünansrade verließ, gab uns der Jesuit Nix die jährlichen 8-tägigen Exerzitien. Aus ihnen ist eine Instruktion zu erwähnen, worin der Hochmuts- und egoistische Moloch-Geist des Ordens krass zutage tritt. Nix wollte zeigen, welche Dankbarkeit und deshalb Selbstaufopferung wir dem Orden schuldeten. Er nähre, kleide, unterhalte, unterrichte uns, er verleihe uns Ansehen, öffne uns die Türen zu den höchsten Gesellschaftskreisen, denn ein Jesuit gelte viel überall. Kurz, was wir seien und noch mehr, was wir würden, verdankten wir dem Orden. Deshalb sei es unsere Pflicht und so weiter. Mir schien die Theorie sehr anfechtbar, denn abgesehen davon, dass ich, die Erwägung ging nicht aus Hochmut hervor, auch ohne den Jesuitenorden Ansehen in der Welt genießen würde, sprang mir in die Augen, dass ich und die übrigen für Nahrung, Kleidung, Wohnung, Unterricht, die der Orden uns gab, unseren Leib und unsere Seele, unser ganzes Sein, Willen, Verstand, Gefühl, ihm rückhaltlos hingaben. Und dass durch dieses Opfer reichlich aufgewogen werde, was der Orden uns gab. Ich äußerte Nix meine Gedanken und erhielt die Antwort: Lieber Frater, Sie vergessen eines. Gott, der Sie und die anderen von Ewigkeit her zum Jesuitenorden berufen hat, hat Ihnen Leib und Seele, Verstand und Wille nur gegeben, damit Sie diese Gaben im Dienste des Ordens verwerten. Durch die Vorherbestimmung Gottes sind also Ihr Leib und Ihre Seele nicht so sehr Ihr Eigentum, als vielmehr Eigentum des Ordens. Ich beruhigte mich mit dieser Antwort, ein schlagender Beweis meiner damaligen geistigen Befangenheit. Der Sommer 1881 führte mich nach Blühenbeck, das mein Vater dem Jesuitenorden nach der Ausweisung aus Deutschland zur Verfügung gestellt hatte. Dort sollte ich 2 Jahre lang Philosophie studieren. Unter eigentümlichen Gefühlen durchschritt ich Tor und Hof des altertümlichen Schlosses, auf dem ich in meiner Kindheit und Jugend so oft geweilt, von dem aus ich fröhliche Ritte gemacht und an schönen Jagden teilgenommen hatte. Nicht mehr als Sohn des Hauses, der die besten Zimmer innehatte, sondern als Frater der Gesellschaft Jesu, einer unter 30 oder 40 Nummern, hoch oben unter dem Dache sommerlicher Hitze und winterlicher Kälte ausgesetzt. Ähnlich wie in Exarten sollte ich dort wohnen und mit 5, 6 und noch mehr Räume teilen, die schon durch ihre äußere Ausstattung, Stuckdecken und Barockkamine, an anderes erinnerten als an Ordensleben und Scholastik. Nicht leicht wurde es mir, mich in die so völlig veränderte Stellung zu schicken und an derselben Stelle als ein der Welt abgestorbener Ordensmann zu leben, wo ich früher als junger Grafensohn befohlen hatte und dem Vergnügen nachgegangen war. Jeder Spaziergang in die wald- und heidereiche Umgebung war für mich erinnerungsreich. Hier hatte ich mit Brüdern und Schwestern getollt, zu Fuß und zu Pferd, hatte mit ihnen Räuber und Gendarm gespielt. Dort hatte ich Füchse, hier Schnepfen, dort Kaninchen, hier Rehböcke geschossen. Manch kräftigen Willensaktes bedurfte es, die auftauchenden Bilder zu bannen und das Vergangene vergangen sein zu lassen. Aber es ging. Und das Zeugnis kann ich auch hier mir geben, dass ich diesen nicht leichten Verhältnissen gegenüber konsequent und fest das ernste, mit Opfern verbundene Bestreben zeigte, dem Ideale zu folgen, das ich im Ordensstande und in der Gesellschaft Jesu noch immer erblickte. In Blühenbeck teilte mir ja auch mein Oberer, der Jesuit Miller, mit, er habe im geheimen zweiten Katalog an den Ordensgeneral über mich berichtet, dass ich in den Tugenden gute Fortschritte mache und ein Homo spiritualis, ein auf das Geistliche gerichteter Mensch sei.